Der Koordinator des Zusammenarbeits- und Entwicklungsprogramms in der nordasiatischen Region von der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation Win Chapin und seine Begleitung trafen am 11. Juni mit einer Maschine in Pyongyang ein. Sie werden an der 6. Sitzung des Koordinationsausschusses des Zusammenarbeits- und Entwicklungsprogramms für Betriebssicherheit und Flexibilität in der nordasiatischen Region der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation teilnehmen.